bitte? FM4. Ladies and Gentlemen, wir feiern Geburtstag. Im Radio. Sowie auf all unseren Social Media Kanälen. Und FM4ORF.at. It's not a party unless everyone's invited und deshalb hereinspaziert, liebe Leute, zu unserer Geburtstagssause heute hier on air. Nina Hochreiner heißt euch herzlich willkommen. Ich freue mich darauf, mit euch zu feiern und mit unseren tollen künstlerischen Gästen. Ferenc Amann und Voodoo Jürgens haben uns bereits Ständchen gesungen. Jetzt am Nachmittag bekommen wir Besuch von Elias Hirschl und auch Bibiza wird eine Session spielen. Es ist sehr aufregend, deswegen jetzt mal ein bisschen Musik vorab. Ein Track, der jede Party startet. Hier sind Deichkind. Yippie, yippie, yippie. Auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Thank you. of this, don't think about you. Thank you. darauf Stella mit Candy Girl. Ja, kurze Service-Durchsage auf FM4ORF.at. Könnt ihr auch heuer wieder für den FM4 Award abstimmen? Der FM4 Award ist die einzige Kategorie beim Amadeus Austrian Music Award, die zu 100% vom Publikum entschieden wird. Anger und Mavi Phoenix sind einige der vergangenen PreisträgerInnen und auch Wanda haben einen FM4 Award bei sich zu Hause rumstehen. Und Wanda und FM4, das ist eine ganz enge Geschichte. Wir wollen uns bei allen bedanken, die FM4 hören und somit unsere Lieder auch jeden Tag im Radio. Bussi. 2015 haben Wanda den FM4 Award gewonnen. Der erste Amadeus Award von mittlerweile 7. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie nun Wanda. Wir bedanken uns herzlich. Alles Liebe. Amore, Schatze! Nur ein Jahr davor ist Wanda das erste Mal auf FM4 gelaufen. Marco erinnert sich. Ihr wart die Ersten überhaupt und habt das mal in der Nacht gespielt, und zwar das Ganze. Und ich habe damals über meinen MP3-Player Radio empfangen können und habe das stockbesoffen um 1 in der Früh irgendwo in einem Park vor meiner damaligen Wohnung im Liegen und Whisky trinken gehört und geweint vor Freude. Lederjacken, Lässigkeit und pure Rock'n'Roll-Ekstase. Wanda auf der Bühne, einfach nur mitreißend. Ja, da gab es mal die Soundpark-Session für eine Handvoll FM4-HörerInnen, aber 2016 haben sie das erste Mal die Wiener Stadthalle ausverkauft. Waren Headliner sowohl auf dem Nova Rock als auch auf dem FM4 Frequency Festival, und ein FM4 Überraschungskonzert haben sie auch schon gespielt. Österreichische Rockstars sind es. Unglaublich. So oft habe ich aber noch nie mehr neben Amore geschrieben. Amore! Amore! Hold on, you're meine Stadt! Mit Songs wie 0043 oder Die Sterne von Alt-Erla haben Wanda bewiesen, dass sie mehr zu bieten haben als den 1234 Bussi-Punk. Diese eine Frage, Bilderbuch oder Wanda, bitte, das war nie ein Entweder-Oder. Das FM4-Herz schlägt für beide gleich stark. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen, obwohl ich gerne. Mit meiner Cousine reden, obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht. Tante Ceccarelli hat in Bologna Amore gemacht. Amore, meine Stadt, Tante Ceccarelli hat einmal in Bologna Amore gehabt. Bologna, meine Stadt. Mit meiner Cousine leben, obwohl ich gerne würde, aber wir trauen uns nicht. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine tanzen, obwohl ich gerne würde, aber sie traut sich nicht. Tante Ceccarelli hat in Bologna Amore gemacht. Amore, meine Stadt, Tante Ceccarelli. Sag nach Bologna. West Coast mit Crazy for You. Ja, wir sind ja eine eingeschworene Gemeinschaft hier bei FM4. Wurscht, ob MitarbeiterInnen, MusikerInnen oder HörerInnen, wir gehören zusammen. Und das merkt man auch bei euren FM4-Momenten. Zum Beispiel beim Kubi. Mein bestes und schönstes FM4-Moment ist der, wie ich meine wunderschöne Frau kennengelernt habe. Und zwar vor 9 Jahren haben wir gemeinsam in einer Großküche gearbeitet und in dieser haben sie nur Ö3 gespielt. Ich und meine damalige Kollegin haben immer heimlich den Sender auf FM4 umgeschaltet und erhofft, dass es lang hält. Bei den News haben dann alle kapiert, dass es nicht Ö3 ist. Wir haben aber voneinander nichts gewusst. Dann kam der Moment, wo wir gleichzeitig den Radiosender wechseln wollten. Auch wenn es sehr kitschig klingt, haben meine groben und ihre zarten Finger sich berührt und gleichzeitig den Sender gewechselt. Und dann begann die große Liebe. Danke FM4 und ja, I'm at home baby. Bussi. Oh, Bussi zurück, Kobi, FM4 Herzblatt. Wir waren wieder mal Matchmaker. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr eurer FM4-Momente. Schickt uns doch die romantischsten Begegnungen, die besten Konzerterlebnisse, die tollsten Songentdeckungen, am besten via WhatsApp, Sprachnachricht an 0664-828-4444. Und zurück an den Kobi und seine Frau nochmal alles Gute für die Zukunft euch. Und hier kommt ein Lied für euch zwei. Hier ist Leia mit Butter. Should I ever change the sides? Let you know. I won't lose my desire. You're not in 4 days. We get an empire. I could keep you safe. This is why I'm losing my reality. You're bad. You're bad. Yeah. how the song goes. Cause I wanted to make sure I seemed relaxed. It's just for contractual reasons I explained. Signing the papers as if I truly believe that a contract was first from the institution and the industrial happiness complex. Both be right. Shakes, Don't Wanna Fight. Und hier wird heute natürlich auch nicht gestritten, denn wir feiern ja Geburtstag und da ist alles ganz harmonisch. Und ihr kennt das sicher auch, ihr steht an der Supermarktkasse oder sonst an irgendeiner Kasse beim Einkaufen und auf einmal hört ihr einen Song, der euch gefällt und den ihr dann sofort mit einer beliebigen App abrufen müsst. Aber wie arg muss das sein, wenn der Song dann sogar der eigene ist? Die Slam-Poetin und Rapperin Jasmo hat sich beim Einkaufen das erste Mal im Radio gehört. Wie war das so für dich, Jasmo? Das erste Mal selber gespielt werden auf FM4, wo ich es mitbekommen habe, war fantastisch, weil ich habe FM4 gehört, war unterwegs und war beim DM an der Kasse und habe gemerkt, dass die Useless Information spielen halt im Radio und habe dann so einen Ohrstöpsel rausgetan, die Kassiererin angeschaut und gemeint, die spielen mich im Radio. Und sie hat mich komplett irritiert angeschaut und gesagt, ja, 1,15 Euro bitte. Und dann bin ich ganz schnell raus, weil ich dann wollte das dann auch nicht erklären und dachte mir, ich habe mich jetzt eh schon genug zum Affen gemacht. Und genau, das weiß ich noch. Aber ich war im DM auf der Mariefestraße und habe es der Kassiererin mitgeteilt, die das, glaube ich, gar nicht so interessant fand. Ja, der Gesichtsausdruck der beiden muss Gold wert gewesen sein. Dann hören wir doch jetzt einfach diesen Song, den Jasmo damals als erstes gehört hat. Hier ist Useless Information. Hip-Hop ist immer gleich Testosteron. Ich komm in Flipflops und Röckchen und ihr sagt dann schon soll Östrogen-Scheiß, aber bitte verschont mich vor Möchtegern-Styler, die nicht einmal flown. Ich mag Hip-Hop, wenn er niveauvoll ist, aber das ist schwer zu finden, weil er ja tot ist. Und kommt mal einer mit einem Defibrillator an, fängt das Ganze, ich fick dich, wieder von vorne an. Und statt Tragödie gibt es jetzt nur mehr Pornos. Mann, mich interessiert's nicht, ob du von hinten und von vorne kannst. Was ich lieber hören würde, sind Texte, die echt sind und flashen und das gern in der Backspin. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich löblich mitzuteilen, aber wenn dein Vokabular nur aus Haha, yeah, aha besteht, dann ist es wieder mal zu spät, dass man mit Rap bewegt. Ich kann nicht rappen, aber es macht mir nichts aus. Ich tu, als wär ich Checker und krieg deinen Applaus. Ich weiß, dass deine Crew die Beste ist, weil ihr alle gemeinsam zu Silvester kifft. Es ist ein Phänomen der Zeit, denn mit Problemen und Streit wächst man auf und schätzt statt dem Reden das Saufen. Wir quälen uns und schauen nicht mal hin, wenn der beklaut wird oder Ehre beraubt wird. Ehrlich, ich glaub's nicht und will's nicht mehr glauben. Es ist wie mit Tauben, der Höhenflug wird hier nicht vermisst, aber alles, was rauskommt, ist nur Beschiss. Ich hör mir alte Sachen an und in mir wird's ganz hell. Wir schreiben 1-1, immer noch und es scheint kein Ende zu nahen. Ich hoffe, es ändert sich was in den nächsten paar Jahren und wenn nicht, kann's ich allein auch nicht ändern. Ich hoffe, ihr werdet die Halbwertszeit nicht verlängern, aber ehrlich, liebe Leute, ich scheiß da drauf. Ihr habt das Handtuch geworfen, aber ich heb's wieder auf. Ich kann nicht rappen, aber es macht mir nichts aus. Ich tu, als wär ich Checker und krieg deinen Applaus. Ich weiß, dass deine Crew die Beste ist, weil ihr alle gemeinsam zu Silvester kifft. Ich treff nur Dreck, Dreck, Dreck, Dreck, Drecke Socks. Drecke Socks auf der Suche nach Dreck, Dreck, Dreck und Schocks. Dreck, Dreck, Dreck, Dreck, Dreck und Schocks. Jasmo mit Useless Information hier auf FM4. Wir feiern Geburtstag heute. Nina Hochreiner ist am Mikrofon und wir teilen auch schon den ganzen Tag eure liebsten FM4-Radiomomente und Erinnerungen von euch mit uns. Danke an dieser Stelle an all die neuen und alten und langjährigen und kurzjährigen Hörerinnen und Hörer für ihre Nachrichten. Zwei langjährige Hörer haben angerufen. Der Sebastian hat angerufen, dass er uns schon seit Beginn hört und auch der Max hat uns erzählt von vielen, vielen FM4-Momenten, an die er sich erinnern kann. Unter anderem Manu Chao auf einem FM4 Frequency Festival, ich sage jetzt mal 1888. Nein, keine Ahnung, wie lang das her ist. Aber ich habe dem Max dann gesagt, Manu Chao wird gerade gefeatured in einem neuen Track von Sophia Cortesis und dem würde ich gern ihm vorspielen jetzt dann gleich. Old meets New. Wunderschön. Hören wir gleich. Wenn du uns jetzt im IKEA-Restaurant besuchst, mit deinen Gedanken aber schon im Wohnzimmer bist, dann hat das einen guten Grund. Denn genießt du bei uns um mindestens 15 Euro deine Mahlzeit, gibt's als Dankeschön einen 10-Euro-Gutschein für deinen Einkauf. Geschenkt! Einfach so. Aber nur für IKEA-Family-Mitglieder. Lass es dir schmecken. IKEA.at. Noch mehr sparen bei Billa Plus. Minus 25% auf alle Süßwaren, auch auf Aktionsartikel. Zum Beispiel Milka-Schokolade bis 100 Gramm diverse Sorten, jetzt nochmal günstiger. Ab 3 Tafeln nur je 67 Cent. Nur diesen Freitag und Samstag und nur bei Billa Plus. Voll erleben. Details auf billa.at. Oh, zum Libro-Da muss 10% abstauben. Oh, zum Libro-Da muss 10, jetzt hör gut hin. Jetzt Super Sale bei Libro. Nochmals minus 50% auf bereits reduzierte Artikel. Auch auf Libro.at. Dein österreichisches Unternehmen. Libro. Da musst hin. Schöne Modellautos sammeln? Check. Schöne Autos sammeln? Jackpot! Jetzt! Vierfach Jackpot! Millionen von Euro! Gleich spielen! Alles ist möglich. Lotto. Ewige Weiten, prachtvolle Natur, traumhafte Pisten und beste Kulinarik. Erlebe die einzigartige Vielfalt in Filzmoos. Mehr als nur schön. Live dabei in Ski Amadee. Vor lauter Aufregung hätte ich's fast vergessen. Jetzt auch Joker-Jackpot. Räumungsverkauf, Kauf. Größe

Get your weapons wrong, they only killing time. Another second gone, I heard your man at home. Now you melatonin, but you acting young, and you hella grown. Okay, she giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. They've either or I've either, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie, yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me, yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Masa featuring A$AP Rocky, Lovesick. Ja, viele Gratulanten und Gratulantinnen haben sich heute schon eingefunden an unserem Geburtstag und ihre liebsten FM4-Radiomomente mit uns geteilt. Von unserer neuen Chefin wollten wir natürlich auch wissen, welche besondere Erinnerung sie mit FM4 verbindet. Liebe Dodo, bitte erzähl's uns doch. Mein FM4-Moment, also wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, wäre, als ich das erste Mal Maschinen von Bilderbuch gehört habe im Radio. Ich kann es nicht besser beschreiben als das Gefühl, wenn man als Kind beim Autofenster hinten den Kopf rausgehalten hat und einem so die Luft weggeblieben ist. Das vergesse ich nie. Danke Bilderbuch, danke FM4, alles Gute zum Geburtstag. Ich verstehe das jetzt natürlich als Dienstanweisung und spiele diesen Track. Hier ist Bilderbuch mit Maschinen. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind und Schuppen von den Augen geregnet. Doch

FM4. 14 Uhr, das sind die Schlagzeilen. Energiekostenausgleich kommt. Und Australien plant große Investitionen für Schutz des Great Barrier Reef. Hier ist Jenny Johnson mit den FM4 News. The Austrian government has announced a 1.7 billion euro compensation package to help consumers and businesses deal with high energy costs. Almost all households look set to receive a one-off payment of 150 euros, and those on very low incomes, such as people who are unemployed, will receive an additional 150 euros to help with the rising cost of living. Diplomatic efforts are continuing in a bid to ease tensions over the Ukraine crisis, amid concerns over the build-up of Russian troops near the Ukrainian border. The French President Emmanuel Macron is scheduled to speak with his Russian counterpart Vladimir Putin today. Meanwhile, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov says Moscow doesn't want war with Ukraine. Taking questions from Russian journalists, he appears to strike a positive tone on proposals put forward by the US, but argued that Moscow had its own security interests. If it depends on Russia, there will be no war. We do not want wars, but neither will we allow our interests to be blatantly violated, our interests to be ignored. The UN's World Food Programme is warning of extreme hunger in northern Ethiopia. Aid agencies face severe challenges in delivering supplies to the Tigray region, where government forces have been fighting rebels for more than a year. The BBC's Imogen Folks reports. No UN food convoy has reached Tigray since mid-December, but the World Food Programme says 100 trucks a day are needed to prevent starvation. In its latest security assessment, the WFP found over 80% of families were food insecure, less than a third are getting the daily calories they need, and in the Afar region, 28% of children under 5 are malnourished. The WFP says northern Ethiopia will need food aid throughout 2022 and is appealing to the warring parties to allow supplies in. The Australian government says it will be spending more than 600 million euros to improve water quality and other issues concerning the Great Barrier Reef. Scientists have welcomed the money, but warned that it doesn't tackle the main issue of climate change. Australia has often been criticised for not doing enough to stop coral bleaching caused by warmer seas. This afternoon's weather, snowfall on the northern side of the Alps. Elsewhere, a mix of cloud, showers and sunshine, mostly sunny in the south. Very windy and highs mostly between minus 1 and plus 7 degrees in the southeast up to 10. FM4 feiert Geburtstag. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Radiogeburtstag heute. Mein Name ist Nina Hochreiner. Ich versuche mich als Party-Animateurin diesen Nachmittag und zum Glück bekomme ich in dieser Stunde auch professionelle Unterstützung von unserem nächsten Studiogast. Elias Hirschl wird euch entertainen. Davor darf ich aber noch einen FM4-Radio-Moment mit euch teilen, den uns Niki via Instagram geschickt hat. Sie schreibt, mein schönster FM4-Moment war, als an einem heißen Sommertag Nantes von Beirut lief und ich, damals Praktikantin, mit dem Kollegen, mit dem Krankentransporter bei offenen Fenstern zum nächsten Patienten gefahren bin. Liebe Niki, ich hoffe, dass du und alle um dich herum gerade gesund sind und keinen Krankentransport brauchen. Ich kann dich aber jetzt gerne gedanklich zu diesem heißen Sommertag zurücktransportieren. Hier ist Beirut mit Nantes. Well, it's been a long time now since I've seen you smile. And I'll gamble away my fright. And I'll gamble away my time. And in a time. It's been a long time, long time. Sein Geburtstag ist auch immer ein guter Anlass, in Erinnerungen zu schwelgen und schöne Momente Revue passieren zu lassen. Das machen wir den ganzen Tag schon. Wir haben alle möglichen lieben Menschen über ihre Verbindung zu FM4 befragt. Ein FM4-Fan seit frühen Teenagerjahren ist zum Beispiel auch Zeit im Bild-Moderator Martin Thür. Ja, ich denke, wenn ich an FM4 denke, vor allem an zwei Dinge, nämlich an wahnsinnige Kälte und an viel, viel Spaß. Ich war nämlich bei wahnsinnig vielen FM4-Geburtstagsfesten immer im Jänner in der Arena. Da war sie ja vor der Otterkringer Brauerei. Und da war es immer wahnsinnig, wahnsinnig kalt. Ein Open Air im Jänner ist die verrückteste Idee, die FM4 je hatte. Aber es hat wirklich viel Spaß gemacht. Das Problem war nur, ich komme aus St. Pölten und wir sind dann immer mit dem Zug hingefahren. Das hieß aber auch, wir mussten Party machen bis 4 Uhr früh, 5 Uhr früh, weil erst dann ging der erste Zug zurück. Und deswegen war es immer wahnsinnig lustig. Martinshöhe zum Party machen, verdammt. Tja, und wenn man in St. Pölten aufwächst, dann hat FM4 auch noch eine zusätzlich spezielle Bedeutung. Wenn man aufwächst in St. Pölten, dann hat man nicht unbedingt die größte Konzertlandschaft zu Hause. Und umso toller war es dann, als das Frequency nach St. Pölten gekommen ist und dann tatsächlich Radiohead, die wirklich, wirklich die Helden meiner Jugend waren, 2 Kilometer von meiner Heimat gespielt haben und ich mit dem Fahrrad zum Radiohead-Konzert gefahren bin. Das war tatsächlich ein spätes, aber doch ein wirklich großes Highlight meiner Jugend, zu Hause Radiohead zu sehen. Das ist wirklich arg und freut mich bis heute. Heute muss Martin Thür nirgends mit dem Rad hinfahren, um Konzerte zu sehen. Einfach FM4 aufdrehen oder auf unserer Website den Videostream anschauen. Florence Amann und Voodoo Jürgens haben schon sehr schöne Sessions für uns gespielt. Bibiza und Verifiziert kommen auch noch dran. Ein bisschen Zeit haben wir noch bis dorthin und deswegen darf sich Martin Thür auch noch einen Song wünschen. Zum Geburtstag würde ich mir wünschen von Robin Dancing on My Own, weil es einfach mit Abstand der beste Popsong ist und der größte Partykracher, den ich kenne und der auch nach vielen, vielen Jahren noch immer einfach große Party macht. Ja, spielen wir sehr gerne und zwar unter anderem auch für die Hanna, die uns nämlich geschrieben hat, wie soll ich denn bitte konzentriert arbeiten bei den ganzen Bängern, die ihr heute spielt? Ich verzweifle hier im Homeoffice, weil einfach jeder Song zum Mitsingen und Tanzen animiert. Ja, Hanna, sorry, not sorry. Für diesen Song ist ja auch Martin Thür verantwortlich. Hier ist Robin. Dancing on my own. Thank you.

nachdem du FM4 ein Jahr voraus bist altersmäßig, kannst du uns vielleicht auch verraten, auf was wir uns denn in diesem neuen Lebensjahr gefasst machen müssen? Etwas, was wir jetzt noch nicht wissen und was uns passieren wird. Im kommenden Jahr? Ja, also jetzt im neuen Lebensjahr, das du hier schon quasi erlebt hast. Hui, mit 27, naja, also, oh Gott, das wird ein furchtbar Tag jetzt, also aufpassen, dass man nicht in den Club 27 kommt, glaube ich. Ja, das, na, da, okay. Diesen Joke vermeiden wir schon den ganzen Tag, du hast ihn jetzt gemacht, okay. Aber sonst aus deinem persönlichen Erfahrungspotpourri? Kriegen wir schon ein graues Haar? Naja, man geht auf die 30 zu. Also es ist, ich glaube, Kater werden so zunehmend, man bemerkt sie. Mhm. Man bemerkt vielleicht, dass man nicht mehr durchgehend jeden Abend fortgehen kann oder sollte. Genau. Okay, ab jetzt nur mehr Limo trinken. Aber zurück zu dir, Elias. Letztes Jahr hast du mit deinem vierten Roman Salonfähig für Furore gesorgt. Eine Polit-Satire, ein Polit-Thriller über einen slim gefitterten, machtorientierten Jungpolitiker und seine Jüngerinnen und Jünger. Die Anlehnung an reale Zustände ist durchaus gewollt. Die Gruppe rund um Sebastian Kurz war ja zum Erscheinungszeitpunkt deines Buchs auch gerade dabei zu implodieren. Wie geht's dir jetzt nach diesem turbulenten Jahr und nach dem Erfolg mit deinem Buch Salonfähig? Mir geht's super. Jetzt im Jänner ist, aber ich glaube, der Jänner ist für uns alle extrem lang und jetzt merke ich, dass ich wirklich Urlaub brauche. Mhm. Aber ja, es ist großartig, also dass für das Buch auch so viele Rückmeldungen aus Deutschland zurückkommen sind, dass sich Deutschland überhaupt für österreichische Politik interessiert, wobei das wahrscheinlich eher ein schlechtes Zeichen ist international. Dank Böhmermann auch. Tatsächlich dank Böhmermann, aber irgendwie interessieren sie sich halt auch nur dann für österreichische Politik, wenn irgendwas ganz arg schief läuft. Ja, so als How Not to Anweisung. Ich glaube wirklich, als schlechtes Vorbild geht Österreich da durch die Weltgeschichte. Aber genau, ich bin jetzt ein bisschen froh, dass ich jetzt an was arbeite, was wirklich nichts mit Politik zu tun hat. Mhm. Und genau, freue mich darauf auch, mich mit ein bisschen angenehmeren Themen zu beschäftigen. Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Ich bin mir sicher, dein nächster Roman ist schon im Werden. Ja, nein? Und wenn ja, worum wird es diesmal gehen? Welche Listen und Bewegungen sollten sich fürchten? Wobei, du hast ja gerade gesagt, es wird mal nicht so politisch. Genau, also es wird wieder ein bisschen indirekt politischer, glaube ich, und nicht ganz so direkt. Ja, ich schreibe was über Internetarbeit, basically. Also der Arbeitstitel ist Content und es geht um Content Farms und um Unternehmen, die sich halt auf das Produzieren von völlig sinnbefreitem Online-Content spezialisiert haben. Mhm. Und um eine Handvoll eigentlich gescheiterter Künstler und Künstlerinnen, die in dem Bereich dann arbeiten und Listenartikel schreiben in einer relativ trostlosen Gegend. Und dann wird aber so, kommt noch so ein Mystery-Aspekt rein, da weiß ich noch nicht ganz genau. Klingt sehr spannend auf jeden Fall schon mal. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal Musik, weil wenn du nicht gerade schreibst, machst du auch Musik. Zum Beispiel mit dieser tollen Band hier, Ein Gespenst heißt sie. Ich tanze nur aus Höflichkeit, hören wir jetzt. Oh, pushing everyone away. Thunder Jackson mit Guilty Party war das und davor Ich tanze nur aus Höflichkeit, die wunderbare Nummer von Ein Gespenst, die Band von unserem Geburtstagsstudiogast Elias Herschel. Hallo Elias. Servus. Ich muss jetzt eine knifflige Was taugt dir mehr Frage stellen, und zwar ist das nicht so eine einfache wie Was taugt dir mehr, der grüne oder der orange Teil vom Tweenie, weil dazu hat jeder eigentlich immer eine klare Meinung, sondern die Frage lautet, was taugt dir mehr, Musik machen oder schreiben? Kann man halt auch nicht vergleichen, glaube ich. Ich glaube, rein vom Prozess her, Musik machen ist sehr viel spaßiger in dem Moment. Schreiben ist einfach Arbeit irgendwie. Aber ist langfristig, macht Schreiben extrem viel Spaß. Ernest Hemingway hat mal gesagt, I don't like writing, I like having written. Ja, das stimmt wirklich sehr. Das kann ich unterschreiben. Genau, also Musik machen ist wirklich auf der Bühne. Live-Musik machen ist echt, glaube ich, der beste Flow-Zustand, den ich kenne, möchte ich jetzt behaupten. Weil du bei der Talentevergabe offensichtlich ständig aufgezeigt hast, ist Musik machen und Romane schreiben noch immer nicht alles, was du gut kannst. Du bist auch preisgekrönter Poetry Slammer und du bist auch sehr lieb, weil du hast uns nämlich extra zu unserem heutigen FM4-Geburtstag einen kleinen Text geschrieben. Würdest du den jetzt gerne vortragen bzw. slammen? Ich werde den jetzt vortragen, und zwar muss ich jetzt gleich nochmal vorschießen, dass ich einen großartigen Fauxpas begangen habe. Ich habe nämlich das Alter von FM4 massiv unterschätzt, hauptsächlich, weil ich davon ausgegangen bin, dass das mit 2000 angefangen hat, wo FM4 offenbar zu einem 24-Stunden-Radio geworden ist. Und for the sake of the argument behaupte ich das jetzt auch einfach mal. Es ist nämlich so, dass FM4 dann genauso alt wäre wie mein Bruder ungefähr. Und das ist ein tatsächlich nur geringer Generationenunterschied, aber ein sehr massiver, weil das genau der Übergang zwischen Millennials und Generation C ist. Genau. Und deswegen habe ich einen ganz furchtbaren Früher war alles besser Text geschrieben aus der Sicht eines unglaublich alten 27-Jährigen. Dinge, zu denen du keinen Bezug hast, wenn du so alt bist wie FM4. Du hast keinen Bezug dazu, wie sich ein Modem anhört. Wenn du das Wort Jamba-Spar-Abo hörst, dann läuft dir nicht sofort der kalte Schweiß runter. Du weißt wahrscheinlich nicht mehr, wer Werner Feimann war. Du hast keine Ahnung von Reinhold Mitterlehner, das ist viel zu lange her. Du bist mit Sebastian Kurz aufgewachsen, obwohl der circa so alt ist wie du. Du weißt nicht, was es heißt, mit Super Mario aufzuwachsen, mit Zelda, mit Pokémon, Lapras, Evoli, Bisasam, das sind leere Phrasen für dich. Pikachu ist nichts als eine popkulturelle Anspielung. Du weißt nicht, was für eine Knochenarbeit das ist. Du weißt nicht, was es heißt, tagelang durch das hohe Gras zu laufen, nur um ein einziges shiny Radfratz zu fangen. Du kannst die genaue Schrittabfolge nicht auswendig, die man für einen Mew-Glitch braucht. Du weißt nicht, wie man Pokémon auf Silber und Gold klont. Ich merke gerade, die meisten Unterschiede beziehen sich auf Pokémon. Du hast keinerlei emotionalen Bezug zu Rolf Rüdiger. Du hast keine wiederkehrenden, schweißgebadeten Albträume von einer gelben, flauschigen Kreatur mit Nilpferdnase und langen, grünen Haaren, eine Figur wie ein fleischgewordener Berliner Untergrund-Rave. Du hast keinen Bezug dazu, stundenlang durch einen leeren Schulgang zu laufen, das seltsame Kichern dieser Plastikpuppe, wie es gespenstisch aus den Lüftungen Schächten widerhallt, Konfetti-TV, yeah. Und am Ende des Ganges steht er, dieses flauschige Monstrum, und lädt dich in eine Spieleshow ein, eine Spieleshow mit einem Techno-Intro, mit einem Mit-40er-Moderator, der die Baseballkappe verkehrt herum aufhat, um cool und hip zu wirken, eine Kindheit zu 100% von Thomas Breziner geskriptet. Dazu hast du keinen Bezug mehr, wenn du so alt bist wie FM4, und vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Dankeschön, Elias. Du kannst dir sogar jetzt einen Applaus aussuchen vom Publikum aus der Dose. Willst geil. Du Theater, Stadion-Crowd oder Party, House-Party-Crowd? Ja, dann schon die Stadion-Crowd. Okay, bitteschön. Mega Gedicht. Alle liegen dir zu Füßen. Ja, aber, okay, der dauert aber lange. Ich lasse die noch weitermachen. Keine Geburtstagsparty ohne Partyspiele. Auch du kommst uns heute nicht aus, lieber Elias. Nach dem nächsten Song nach ein paar Songs werden wir dir ein kleines Spiel spielen, das du aber auch nicht alleine bewältigen musst. Ihr könnt nämlich mitspielen, ihr Mithörenden und Mitfeiernden. Vielleicht, also eigentlich eher gegen dich oder mit dir. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ich schau mal, ob ich überhaupt schon diesen tollen Jingle habe für dieses Game. Ja, hier ist er. Okay, hört er das bitte an. Dieses Game haben wir uns ausgedacht. Pop, Politiker oder Popo. Zitate erraten mit Elias Hirschel. Ich finde es jetzt schon toll. Wer traut sich, ruft an. Und 0800 226 996. Wenn ihr mit bzw. gegen Elias das lustige Zitate erraten Spiel spielen wollt. Yeah. The Smile, die neue Band von Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead. Gefällt dir auch, Elias? Stimmt's? Vor allem, weil es einfach die erste Single ist und dann direkt im Fünfvierteltakt. Das ist großartig. Einfach kein Genierer, diese Dudes. Aber du kommst uns trotzdem nicht aus mit unserem Geburtstagspartyspiel. Wir haben, warte mal, erstens mal ist mein lieber Kollege der Michi auch hier und hilft mir bei der Abwicklung. Hallo Michi. Hallo. Hallo. Und wir haben die Diana, wenn ich das richtig gehört habe, in der Leitung. Ja, hallo. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ihr beiden spielt jetzt miteinander oder beziehungsweise eher gegeneinander folgendes gegeneinander. Spiel. Gegeneinander. Okay, Leute. Halleluja, warte nur. Okay, ich spiele den Jingle nochmal zu, weil er so schön ist. Pop, Politiker oder Popo? Zitate erraten mit Elias Hirschel. Ich lese euch jetzt ein Zitat vor und ihr müsst erraten, ob es sich um ein Pop-Zitat, also zum Beispiel eine Songzeile, eine PolitikerInnen-Zitat oder um Popo, also um einen von uns erfundenen Schwachsinn handelt. Wer es als erster zu wissen glaubt, schreit einfach seinen Namen, okay? Okay. Gut. Michi, du hast gesagt, du machst das, du liest die Sachen vor. Kannst du besser lesen als ich. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Elias. Kunstfreiheit gedeckt. Der Pop. Entschuldigung. Es ist Pop. Pop. Ja. Kannst du es auch spezifizieren? Der eine von der Antilopen-Gang, bitte. Ach gut. Danger Dan. Genau. Okay. Genau. Muss man jetzt sagen, dieser Punkt geht an den Elias. Aber Diana, du hast natürlich noch eine Chance. Immer bitte vorher den Namen rufen. Ja, das ist schwierig. Ja. Einen eigenen Namen schreiben. Ja, das hat mich auch irritiert. Schrei den Namen deiner Mutter, wenn sonst. Da würde ich jetzt lieber Elias schreien. Galligrü. Zweites Zitat, Michi, bitte. Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes. Sie verlangsamen uns. Ich hätte auch doch Diana. Ja? Das ist eine Politikerin, das ist ihre Doktorarbeit von der einen Ministerin. Wow, das ist ziemlich intim von dir. Es klingt wie Popo, ist aber tatsächlich ein Zitat aus der Dissertation der Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher. Schon, oder? Korrekt. Eben. Genau. Der Punkt geht an dich, es steht 1-1. Großartig. Bitte nächstes Zitat. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Elias. Das war aus der Rücktrittsrede vom Sebastian Kurz. Sebastian Kurz, genau. 2-1 für den Elias. Next one. Alles, was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist. Diana, das muss einfach Popo sein, das ist so ein Schwachsinn. Ja, würde ich auch sagen. Das hat tatsächlich Angela Merkel gesagt. Nein, okay. Kriege ich jetzt einen Minuspunkt? Das weiß ich nicht. So genau haben wir uns den Spielmodus auch nicht überlegt. Es gibt nur Gewinner auf FM4. Es ist 2-1 stets. Wir haben noch ein Zitat. Sag mir, wo du bist. Die Wolken spüren von Kopf bis Fuß. Ich bin im Schlund der Erde rund. Ich probiere es einfach noch mit Diana. Popo. Ja, da hast du recht, das haben wir erfunden. Ich hätte ja auf Cloud-Rap getippt, aber... Es klang sehr ähnlich. Nein, ich habe bei Schlund, muss man aufpassen, hätte ich jetzt an Tokotronic und On Sovens Kind gedacht, aber das war dann zu schlecht, der Text. Das war jetzt zu schlecht. Gut, dann steht es zwei beide und dann kommen wir zur alles entscheidenden letzten Zitate-Frage. Keine Distanz zwischen uns ist weit genug. Flüster nur meinen Namen durch dein Display und ich bin da. Elias. Und nur du bist für mich da. Gerne. Das ist aus dem Bilderbuch-Song, oder? Oder ist es so ähnlich? Ach Gott, ja wurscht, ich sag trotzdem. Es ist, warte mal, zwischen deiner und meiner Welt. Ja, das stimmt tatsächlich. Nice. Ja. Hätten aber auch Chatprotokolle sein können. Es hätte auch von Thomas Schmidt sein können. Ja, eben, ich hätte am Thomas Schmidt getippt, oder? Tod von Schmidt war das. Bilderbuch also, featuring Thomas Schmidt. Bilderbuch hatten schon vorab Zugriff auf die Chatprotokolle. Genau. Okay, dieser Punkt geht leider an den Elias, aber Diana, also und somit auch das ganze Match. Diana, du kriegst sicher irgendein Goodie-Bag, irgendwas schicken wir dir. Du kriegst natürlich auch was, Elias. Wir haben auch noch Torte hier. Jawohl. Vielen Dank fürs Mitspielen und wir werden gleich noch ein bisschen weitermachen. Danke. Ja. Danke, ciao. Knock me off my feet. Und diese Stunde ist wie im Fluge vergangen, weil ich so einen tollen, unterhaltsamen Gast hatte, Elias Hirschl. Und ich muss mich schon fast wieder von dir verabschieden. Oh no. Ja. Zum Abschluss aus aktuellem Anlass vielleicht noch eine wichtige Frage. Also wenn FM4 ein Tier wäre, wären wir natürlich eine Ente. Aber welches Tier wärst du? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich jetzt darauf festgelegt, ein Longisquama. Das ist so ein Urzeit-Reptil und es schaut einfach unglaublich süß aus. Longisquama, man kann das googeln, es schaut herzenserwärmend aus. Gibt's das noch oder ist es schon ausgestorben? Das ist schon lange ausgestorben. Ah, okay. Aber es ist so ein kleines Ding mit so Rückensegel und ich glaube so handgroß circa. Cute. Sehr cute. Hätte ich wahrscheinlich gefressen. Außerdem ist der Name super. Longisquama. Okay, magst du sonst noch kurz Werbung für dich machen? Was gibt's als nächstes live zu sehen, zu hören? Oh, gute Frage. Am 17. Februar habe ich eine Lesung am Literarischen Kolloquium Berlin, wenn dort wer hinkommen mag. Genau. Jetzt habe ich erst einmal Urlaub, eine Woche. Sehr gut. Enjoy. Ich enjoye. Gut. Danke, Elias Hirschl, für deinen Besuch. Wir hören jetzt gleich noch einen Track von dir featuring Jasmin Löffelbein, nämlich Entschuldigung. Und danach noch so einen Tokotronic-Radio-Moment, von dem du vorher erzählt hast. Ach, schön. Ein Tokotronic-Track für dich. Sir Gabi, wir brauchen neues Büromaterial, aber Sie müssen schon ein bisschen sparen. Kein Problem, Chef. Jetzt gibt's ja gerade super Sale-Angebote bis zu minus 50%. Natürlich bei Pagoa. Jetzt Top-Sale-Angebote, auch online unter Pago.at. Pago-Discount. Ihr Markt für Papier, Büro und Haushalt. Pago-Discount ist ein österreichisches Unternehmen. Räumungsverkauf, Kauf. Größer, Verkauf, schöner, noch bequemer, besser, heller. Die allergrößten Heimtextilienwochen beim XXXLutz aller Zeiten. Jetzt minus 22% auf viele Heimtextilien, Vorhänge und Matratzen. Unser XXXLutz. Was der alles hat. Ewige Weiten, prachtvolle Natur, traumhafte Pisten und beste Kulinarik. Erlebe die einzigartige Vielfalt im Snowspace Salzburg. Jetzt Skifahren über 12 Berge und 5 Täler. Live dabei in Ski Amadee. Jetzt Heimtextilienwochen beim XXXLutz mit minus 22% auf viele Heimtextilien, Vorhänge und Matratzen. Unser XXXLutz. Was der alles hat. Du willst eine praxisorientierte und zukunftssichere Medienausbildung? Besuch uns am virtuellen Open Campus Day der SAE Wien am 29. Jänner. Informiere dich von zu Hause aus über die Studiengänge Game, Animation, Audio, Film, Web, Content Creation und Music Business. Schau vorbei am 29. Jänner von 11 bis 16 Uhr. Wir freuen uns auf dich. sae.edu. Für alle, die gerne im Schnee surfen, gibt es die Berge. Und für alle, die gerne im Internet surfen, gibt es Klax. Ab sofort nur für kurze Zeit einmalig 10 GB extra auf das Klax M Startpaket holen. Ohne Bindung, ohne Servicepauschale und im besten Netz von Magenta. Alle Preise und Details auf magenta.at/Klax. Hoch sollst du leben, hoch sollst du leben. 100 Seiten hoch. Niederösterreich feiert 100-jähriges Jubiläum. Feiern Sie mit. Jetzt alles über die blau-gelbe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im neuen Krone-Magazin 100 Jahre Niederösterreich. Ab sofort in Handel, Trafik und unter kronevorteilswelt.at. Die Krone und ich. Kronenzeitung. Schülerhilfe. Profi-Nachhilfe bei Österreichs Nummer 1. Lokal und digital. Jetzt 10 Nachhilfestunden gratis erhalten. Testen Sie das Original. Testen Sie die Schülerhilfe. Mit einem Klick kannst du ein E-Bike buchen, die perfekte Tour planen und das Wetter checken. Mit nur einem weiteren Klick machst du diesen besonderen Tag schmerzfrei. Voltadol Forte mit neuem Klickverschluss. Bis zu 12 Stunden ohne Gelenkschmerzen. Voltadol Forte Schmerzgel. Wirkstoff Diclofenac. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Alles Gute zum Geburtstag! FM4 feiert Geburtstag. Im Radio und online. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Ja, ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid, ist hier dieser Part noch frei? Wenn niemand was dagegen hat, dann nehme ich daran teil. Es tut mir leid, hab ich dich gerade angerempelt? Es tut mir leid, bei mir sieht's aus wie bei den Hempels. Es tut mir leid, ich hab dich in der Schulzeit gehänselt. Es tut mir leid. Wirklich leid. Du raubst mich aus und hast an mir fast nichts verdient. Es tut mir leid. Du stichst mich ab, ich blut auf dich und angenehm. Es tut mir leid, es tut mir leid. I'm sorry that you're sorry. Sorry that you're sorry. Erstes Wort, das ich gelernt habe, Mama, ist doch ganz klar. Zweites Wort, Entschuldigung. Weiß auch nicht, warum das so war. Ich sage Entschuldigung, es tut mir leid. Entschuldigung, weil ich schon weiß, katholisches Land, wer ist schuld? Ja, ich bin das Weib, das Weib. Entschuldigung, der Song ist noch nicht vorbei. Vorbei. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Bye. I'm sorry that you're sorry. Hier. 15 Uhr, das sind die Schlagzeilen. Macron und Putin besprechen Deeskalationsweg im Ukraine-Konflikt. Und 150 Euro Ausgleich wegen steigender Energiekosten. Hier ist John Cummins mit den FM4 News. Thanks, Nina. French President Emmanuel Macron has held talks with his Russian counterpart Vladimir Putin in a telephone conference focusing on tensions over Ukraine. The Kremlin says the two leaders discussed security guarantees being demanded by Moscow, with Putin telling Macron that the US and NATO had not addressed Russia's concerns. Earlier, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Moscow did not want war over Ukraine, but warned that it would not allow the West to trample on its interests. The US and NATO are concerned about a build-up of Russian troops on the Ukrainian border, which they fear could be a precursor to an invasion. The BBC's Caroline Davis has more from Moscow. I think it's still slightly too early to decide which direction Russia is going in at the moment, whether they are going to follow, as America keeps saying, the path of diplomacy, or whether further measures might be taken. Sergei Lavrov did say things like, "We don't want a war," but at the same time, that is not that surprising, given that Russia has consistently said that it does have no plans to invade Ukraine. The UN's World Food Programme says around 40% of people living in Ethiopia's northern Tigray region do not have access to sufficient food, following 15 months of fighting between rebel forces and the Ethiopian government. The WFP says agencies are struggling to deliver aid to the region, and it's calling on the warring parties to allow supplies in. British police have asked that limits be placed on an inquiry looking into alleged breaches of coronavirus lockdown rules at gatherings at the UK Prime Minister's London residence. They've asked Sue Gray, the civil servant leading the inquiry, to only make minimal reference to the events so as not to prejudice a criminal investigation. FMFEAR's Giles Gibson has more. The Metropolitan Police says it has not pushed for any delays to Sue Gray's report being released. The results of her weeks-long inquiry had been expected to be published this week. When Sue Gray's report is finally published, Prime Minister Boris Johnson has pledged to make a statement to the House of Commons as he fights for his political future. Giles Gibson, London. And the Austrian government has announced a €1.7 billion relief package to help cushion the impact of rising inflation and energy costs. Most households are set to receive a €150 bonus payment to offset energy expenses, with an additional €150 for the unemployed and those on the minimum income. To the weather now, and clouds set to increase tomorrow with longer sunny periods in the south and later also in the west. Some rain and snow showers are expected for areas north of the Alps, especially from the Salzkammergut through to Vienna. Top temperatures tomorrow will range from 0 to 8 degrees. FM4 Geburtstag. Wir feiern mit euch. Im Radio. Yo, wir sind mitten im Feiern hier auf FM4. Nina Hochreiner sagt Hallo und ich freue mich sehr, jetzt das nächste Geburtstagsständchen bzw. die nächste Geburtstagssession ankündigen zu dürfen. Bibica und Crew stehen schon bereit auf unserer Geburtstagsbühne. Ich wink mal durch das Studiofenster durch. Wollt ihr mal kurz Hallo sagen? Hallihallo, wie geht's? Uns geht's gut und gleich wird's uns noch besser gehen, wenn wir deine Live-Performance hören und sehen. Bist du bereit? Bist du aufgeregt oder einfach nur freudig? Ich freue mich, hier sein zu dürfen mit der ganzen Entourage. Einmal Enzo Geier, ich spiele Gitarre, einmal Proper Peng an den DJ-Set. Und wir freuen uns hauptsächlich und Happy Birthday zuallererst. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, ja, Bühne frei. Viel Spaß mit Bibica. Oh. Ich steige aus der Dusche, 6 Uhr in der Früh. Ich habe kalte Füße, der Badezimmerboden ist kühl. Ey, schau das an alle auf der Autobahn, yeah. Ich steige aus der Dusche, fühl mich frisch. Lehn dich zurück, aber mach nicht die Augen zu, sonst passiert noch was. Aber entspannt euch. Aus der Dusche fühl mich frisch. Auf einmal ist mein Kopf nicht mehr gefickt. Die Zukunft liegt hier vor mir auf dem Tisch. Ich step ins Game und alle Karten neu gemischt. Ich sprieße wie ein Blümchen auf Hawaii. Das Gold ist in der Mitte von dem Teil. Ich teile es in der Mitte auf in zwei. Und ich war kurz bei mir, doch dann wieder heim. Mal doch mal so, oder so, mal doch mal so, ey, viele Optionen. Ich geh sie mir alle holen. Hey, doch mal ab, es ist schon vier. Und du bist nicht mehr bei mir. Du sagst es schon lange und ich weiß schon länger, dass das nichts wird. Habe zu tun, obwohl ich nur tu, was gar nicht zu tun ist. Ich scheiß auf die ganzen Probleme, ich stehe auf und schau, wo die Crew ist. Von Nike der Schuh, doch wir spielen eine andere Liga. Ich droppe und ändere das Klima. Jetzt sehen wir es noch nicht, doch ich schreibe einen Hit und wir steigen bald raus als Sieger. Ich steige aus der Dusche, fühl mich frisch. Auf einmal ist mein Kopf nicht mehr gefickt. Die Zukunft liegt hier vor mir auf dem Tisch. Ich step ins Game und alle Karten neu gemischt. Ich sprieße wie ein Blümchen auf Hawaii. Das Gold ist in der Mitte von dem Teil. Ich teile es in der Mitte auf und zwei. Und ich war kurz bei mir, doch dann wieder heil. Mal du mal so, oder so, mal du mal so. Ich mach wie ich will, ich passe halt nicht in dein Bild. Wann ist die Zeit? Circa um sechs. Pünktlich doch mit meinen Gedanken im Trap. Ich hab viele Wörter, viel ihren Körper, doch bin in einer anderen. Ich bin im Einklang, das ist kein Alleingang, das ist nur Passion. Bin daily mit Bros und wir bauen uns das auf, worauf wir uns dann setzen. Ja, ich bau ein Ton, ein Ende lang. Paar Festmann färbt die Kellerbahn. Die Augen sind größer als Teller. Vielleicht schauen wir deshalb über den Teller ran. Ich steige aus der Dusche, fühl mich frisch. Auf einmal ist mein Kopf nicht mehr gefickt. Die Zukunft liegt hier vor mir auf dem Tisch. Ich step ins Game und alle Karten neu gemischt. Ich sprieße wie ein Blümchen auf Hawaii. Das Gold ist in der Mitte von dem Teil. Ich teile es in der Mitte auf und zwei. Und ich war kurz bei mir, doch dann wieder heil. Mal nochmal so, hallo, hi. Hallo Enzo, hallo, hi. Hallo Damian, hallo, hi. Hallo FM4, wie geht's euch? Hallo, hi. Hallo, hallo, ey. Hallihallo. Na, wie geht's? Alle gut gelaunt, wundervoll. Jetzt redet niemand mehr mit mir, oder? Jetzt leite ich die Show. Let's go. Ja, okay, jetzt seid ihr 20 Minuten hier mit uns. Wir spielen euch gleich den nächsten Song, würde ich sagen. Das ist Augenhöhe vom neuen Tape, Lebe wie ein Hippie. Ich würde sagen, wir starten ein bisschen chilliger rein. Am Ende gibt's dann zwei Bangers. Aber jetzt am Anfang bleiben wir mal ein bisschen ruhig. Das heißt, entspannen, rechte Spur einordnen. 100 km/h, let's go. Perfekt. Ich bin mit dir auf derselben Augenhöhe. Und dabei meine ich nicht die Größe. Du bist schön, doch es gibt sehr viel schöne Mädchen, an die ich mich nicht gewöhne. Bei dir verliere ich Schwerkraft. Du bist die Erste, bei der ich das auch ernst hab. Und es mehrmals täglich ernst hab. Yeah, yeah. Ich komm vorbei, weil für dich nehm ich mir gern die Zeit. Ich komm mit Chick und einem Wein, du sitzt an deinem Küchenfenster bis morgen. Und ich sitz da bis morgen und vergess meine Sorgen. Ja, ich will nur mit dir sein, alles selbst, solange ich hier bleib. Also bleib ich bis morgen und vergess meine Sorgen. Ja, ich will nur mit dir sein. Alles safe, solange ich hier bleib. Oh fuck, yeah. Was hab ich grad gesagt? Was hab ich grad bis jetzt was so ist? Alles platzt, wenn man sich gegenseitig zu viel Druck macht. Oh really? Weil wir sind beide jung. Ich weiß, das ist ein wirklich guter Grund. Doch bis jetzt war's kein Fehler, weil die Höhe unserer Augen passen auf den Zentimeter. Genau, und ich meine nicht die Größe. Ich meine, wir chasen die Dreams auf derselben Augenhöhe. Ja, das ist das Allerschönste, wir sitzen am Küchenfenster bis morgen. Und ich sitz da bis morgen und vergess meine Sorgen. Ja, ich will nur mit dir sein, alles selbst, solange ich hier bleib. Also bleib ich bis morgen und vergess meine Sorgen. Ja, ich will nur mit dir sein, alles selbst, solange ich hier bleib. Ich sitz da bis morgen und vergess meine Sorgen. Ich will nur mit dir sein, alles safe, solange ich hier bleib. sitz da bis morgen und vergess meine Sorge. Ich will nur mit dir sein, alles safe, solange ich hier bleib. Ey, dankeschön, let's go. Das war Augenhöhe, ein sehr emotionaler Song, aber ich liebe den, habe ich mit Enzo Geier zusammen gemacht, in seiner Wohnung. Ja, ich weiß nicht, das war im Sommer oder so, Bro, gell? Ja, let's go. Ich würde sagen, wir starten gleich weiter mit dem nächsten Song. Das vier Tage, dazu ist ein Broski von mir auch im Studio. Lieb Cozy, komm mal her, komm mal hier in unseren Kreis rein. Bitte. Soll ich wirklich? Ich glaube schon, kannst du Soll ich Text? Wirklich kommen, Bruder? Hast du heute kein Textbuch mit? Du hast mir keins ausgedruckt, Mann. Schauen wir mal. Was ja, ich hoffe, das geht sich aus mit Text, oder? Ja, probieren wir mal. Aber wie aus einem Tag reicht nicht aus. Ja, that way. Let's go. Let's go. Einmal vier Tage, Lieb Cozy und Bibica. Ey. Let's go. Oh. Dass du da warst. Na klar, Bruder. Wollen wir klar. noch einmal für FM4 Happy Birthday singen? Weil es ja, okay, ist ja ein Birthday Party. Ja, hier. Safe, man. Corona Times. Ja, steh mal an, Bruder. 1, 2, 3, 4. Happy. Warte, ich sing's auf Polnisch. Ja, okay. Nein, Spaß. Okay, wir singen jetzt einmal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Ich kann nicht happy mal Happy Birthday, birthday to you. Alles okay, Gute, das war's. Auch happy von mir, birthday, lieb Cozy, Bro. Viel Spaß auch mit Bibica. Yeah. Und lebe wie ein Hippie. Enzo, proper Pang. Let's go. Let's go. Jetzt sind wir wieder ohne Cozy. Jetzt bin ich ein bisschen sad. Bro. Na gut, aber ich würde sagen, jetzt sind wir beim vierten Song angelangt. Zudem muss ich kurz was sagen. Nämlich, das ist ein Cover von Georg Danzer, Die Freiheit. Habe ich mir gedacht, zu covern beim letzten Album, Lebe wie ein Hippie. Ich höre diesen Song schon mein Leben lang, also wirklich so, ich habe mit dem begonnen, Gitarre zu spielen. Ich habe mit dem begonnen, eigentlich wirklich viel Musik zu hören, so mit 12, 13, 11. Also ich habe davor schon viel gehört, aber da habe ich dann so selber die Gitarre in die Hand genommen, ein bisschen rumprobiert und so. Und da habe ich immer den Song Die Freiheit gespielt. Das war einer meiner ersten Songs, den ich so auf die Gitarre konnte. Und ich dachte mir immer, ich will den unbedingt covern, weil der Text halt mega geil ist und das halt voll für mich zumindest zwischen Trap und Rap und all diesen Songs, die ich mir dauernd anhöre, voll der gute Ausgleich ist, da mal sowas zu hören. Und deswegen haben wir uns da rangewagt, den zu covern. Und das tun wir auch jetzt, oder? Das heißt, Die Freiheit, Georg Danzer, Cover bei Bibica. Let's go. Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo. Die Sonne schien, mir war ums Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern stand auf einem großen Schild. Und bitte auch nicht reizen, da sehr will. Erwachsene und Kinder schauten dumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagt er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Drum wirst sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wirst sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gang. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben gehst sie ein. Denn nur ein Freier kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur ein Freier kann die Freiheit Freiheit sein. Dankeschön. Hey. Okay, okay. Jetzt waren wir mit vier relativ indie-lastigen Songs unterwegs. Jetzt brechen wir ein bisschen den Bann und steigen einen Song um in eine andere Zeit. Das war im Sommer, haben wir diese ganze Musik gemacht. Oder nein, eigentlich Frühling, Sommer. Und da ist mein anderes Tape, das war dieses Trap-Album, das ich released habe, Zwei Zöpfe auf dem Kopf rausgekommen. Und davon haben wir euch auch eine Single mitgebracht. Viel Spaß mit Ditto. Oh, aufstehen. Bin auf Mischko am Block, nicht in der Disco. Sie klebt wie Tick, so hab Bock, aber ich nicht so. Ich geh nicht shit so vom Ort, Bruder, das ist so. Was du ist los, ja deine Gang, ditto. Ich bin auf Mischko am Block, nicht in der Disco. Sie klebt wie Tick, so hab Bock, aber ich nicht so. Ich geh nicht shit so vom Ort, Bruder, das ist so. Was du ist los, ja deine Gang, ditto. Ey Bruder, glaub mir, mach schon viel zu lange, was nicht erlaubt ist. Laut ist meine Absicht und du bist unter Aufsicht. Die, die da mit oben sind, sind die, die jetzt mit down sind. Boah, Lima Cover und ich genieß den Ausblick. Carlo Colucci, mein Outfit, ich drop seinen Track an, wir drücken aufs Kipp, In der Gegend schmieden Pläne, Homies, die mich jetzt umgeben, sind diejenigen, denen ich später Kettenbrücke, ich lauf ein Stückchen. Ich bin am Parkplatz und Wiener Schaut, ich schau entzücken. Ich hätte mich fast wieder verliebt, das war haarscharf. Doch ich hab die Priorities verlagert. Dream Team, Peng, lieber Songs. Wir sonst in Wien, Rap auf wie so gekonnt. Peng, wie aus Wien, schon wie gewonnen. Wer sonst in Wien macht auf. Das ist nicht sein Lieblingssong. Ich bin auf Mischko, am Block, nicht in der Disco. Sie klebt wie Tick, so hab Bock, aber ich nicht so. Ich geh nicht shit so vom Ort, Bruder, das ist so. Was du hörst, ist los, ja, deine Gang, ditto. Ich bin auf Mischko, am Block, nicht in der Disco. Sie klebt wie Tick, so hab Bock, aber ich nicht so. Ich geh nicht shit so vom Ort, Bruder, das ist so. Was du hörst, ist los, ja, deine Gang, ditto. Ey, Bruder, ich hab die erste Milli Minimum unter 30. Noch besser, drei weiß mit Thomas, drei geteilt ist. Kreis wieder klein, bei mir reicht der kurze Einblick. Jeder von euch eisig, aber weniger nicht peinlich. Ich step ins Game wie bei Monopoly. Ich dreh die Runden, sammel Scheine, das ist positiv. Wie in Zeile, das da, wo ich bleibe. Die Sonne scheint sofort zu Wagner, Häuser bunt wie Kolibri. Das ist der Unterschied. Bin lieber eigen, von mir aus war ich unbeliebt. Und keiner kann mich hier mehr unterkriegen. Bin ich mit einer Wave und mit irgendwelchen Pseudos in einem. Oh. Dream Team, Peng, die was sonst, wer sonst in Wien rappt auf Beats, so gekonnt. Peng, wie aus Wien, schon wie gewonnen, wer sonst in Wien macht aus. Lieblingssong, ich bin auf Mischko, am Block, nicht in der Disco. Sie klebt wie Tick, so hab Bock, aber ich nicht so. Ich geh nicht shit so vom Ort, Bruder, das ist so. Was du ist, wird's los, ja, deine Gang, ditto. Ich bin auf Mischko, am Block, nicht in der Disco. Sie klebt wie Tick, so hab Bock, aber ich nicht so. Ich geh nicht shit so vom Ort, Bruder, das ist so. Was du ist, wird's los, ja, deine Gang ditto, wow. Deine Gang ditto, ey, oh, deine Gang ditto, yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, ey, dankeschön. Ich glaube, liebe Leute, Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind beim letzten Song angelangt. Vielleicht kennt ihn den ein oder andere. Der Song heißt So bei mir und war auch schon jetzt Danke 5-4 so die ganze Zeit im Radio so. Und ja, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, singt ein bisschen mit. Let's go. Mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein. Ich hoffe, es passiert noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ist immer schön. Also, letzter Song, So bei mir. Danke. Hundreds and hundreds of teenage boys and girls are becoming homeless dope addicts every year. It's fantastic. It's unbelievable. So bei mir, ich schon lang nicht mehr. The government maintains two hospitals just to treat drug addicts. Ich bin so bei mir, wie schon lang nicht mehr. War so verloren, ich fand keinen Ansatz mehr. Ich rauch mich high, bei Tag und bei Nacht. Tag und bei Nacht, ey. Doch stopp den Scheiß, wenn du keinen Plan mehr hast. Ich bin so bei mir, wie schon lang nicht mehr. Seh Möglichkeiten wie Sand am Meer. Ich rauch mich high. Bei Tag und bei Nacht, Tag und bei Nacht, yeah, yeah. Doch stopp den Scheiß, wenn du keinen Anker hast. Ich rauch, sie raucht, das Weed macht uns taub. Ich kau, sie kau, bin MDM down. Ich glaub, das kaum, aber ich will kein mehr bauen. Du sau mich auf, so platzt noch mein Traum. Ich rauch, sie raucht, das Weed macht uns taub. Ich kau, sie kau, bin MDM down. Ich glaub, das kaum, doch will kein mehr bauen. Das sau mich aus, so platzt noch mein Traum. Doctors say restoring an addict to normal life is about the toughest thing in medicine. Well, what's the answer? Enforcement? Yes, that's one of them. Ich bin so bei mir, wie schon lang nicht mehr. War so verloren, ich fand keinen Ansatz mehr. Ich rauch mich high, bei Tag und bei Nacht, bei Tag und bei Nacht, ey, yeah. Doch stopp den Scheiß, wenn du keinen Plan mehr hast. Wenn du keinen Plan mehr hast, wenn du keinen Plan mehr hast. Ich bin so bei mir, wie schon lang nicht mehr. ich bin so bei mir. Seh Möglichkeiten wie Sand am Meer, wie Sand am Meer, ja, wie Sand am Meer. Ich rauch mich high bei Tag und bei Nacht, bei Tag und bei Nacht. Stopp den Scheiß, wenn du kein Anker hast. Stopp den Scheiß, wenn du kein Anker hast. Vielen, vielen Dank, das war so bei mir. Ey, und ich habe mich vorhin geirrt, es gibt noch einen Song. Wir haben noch einen Song, wir sind noch in time, glaube ich. Let's go. Also, das war nicht der letzte, es gibt jetzt noch einen Abriss-Song, deswegen nicht mehr am rechten Autostreifen fahren, sondern jetzt ganz nach links, bitte. 160 km/h, nein, Spaß, 130 natürlich, das ist wichtig. Und ja, letzter Song, jetzt tatsächlich Finger weg, Enzo, gib Gitarre, come on. Finger weg, ey. Finger weg. Schau mal, schau dich mal an, Mann. Was du probierst, was du dann probierst. Du bist ein Heuchler, der nichts kapiert. Du verstehst keinen Stopp, no. Du verstehst kein Nein, was mit dir los? Lach mich nicht an, Mann, weil wir zwei werden niemals Freunde sein. Yeah, Finger weg von meiner Frau. Du kriegst einen Schlag ins Gesicht, fällst noch einmal deppert Chance. Yeah. Lass es sein, halt dich da raus. Du hast sowieso kein Leibwein, weil du siehst so scheiße aus. Yeah. Finger weg von meinem Mädel, ganz egal wie oft du's noch versuchst, sie wird nicht mit dir gehen. Na, lass es sein, dein scheiß Gerede, wenn's noch einmal der Verschluss aus der Delle in dein Schädel. Schau dich mal an, Mann, schau dich mal an. Du bist ein Hampelmann. Weil immer wenn ich wegschau, ja, immer wenn ich wegschau, dann gehst du dich an sie ran. Steh am Pissoir, ich piss einfach rein. Und auf einmal stehst du da auf. Du würdest gern mit mir gut sein, ha. Aber ich hab dich durchschaut. Du willst dich gerne bauen, aber du hast dir verbaut. Finger weg von meiner Frau. Du kriegst einen Schlag ins Gesicht, fällst noch einmal den Verschluss. Lass es sein, halt dich da raus. Du hast sowieso kein Leibwein, weil du siehst so scheiße aus. Finger weg von meinem Mädel, ganz egal wie oft du's noch versuchst, ich will nicht mit dir gehen. Na, lass es sein, dein scheiß Gerede, wirst noch einmal den Verschluss. So hast du den in dein Schädel. Das ist die Attitüde. Vielen, vielen Dank, dass wir da waren. Auf Wiederschauen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Baba. Bibiza live am FM4 Geburtstag war das. Danke für diese nice Afternoon Session. Du kriegst jetzt noch eine kurze Verschnaufpause und dann hüpft Bibiza auch gleich zu mir ins Studio und wir chatten noch ein bisschen. I imagine what you did, sinking feeling. Ja, gerade noch auf der FM4-Geburtstagsbühne, jetzt schon im Studio. Willkommen, Bivica und Hallihallo. Entourage, wie du es vorher genannt hast. gleich vorweg mal, danke für die Performance. Normalerweise gibt es ja bei Live-Auftritten auch immer sofort Feedback in Form von Applaus vom Publikum. Yeah. Wenn wir schon jetzt keine große Live-Crowd bei uns haben, habe ich mir gedacht, ich habe die Dosen-Crowd für dich zumindest, für euch. Ihr dürft euch auch einen Applaus aussuchen. Also Stadion-Applaus, Theater-Applaus oder Hausparty. Party-Applaus. Was soll es sein? Hausparty. Hausparty, okay, komm. Echt? Sofort. Nicht? Ja, nein? Ja. Lass Hausparty, ja. Okay, ja, der Rest passt nicht, Bruder, du musst das aufheben. Wow! Stadion wäre auch cool. Ich hätte ja Theaterapplaus eigentlich ganz passend gefunden bei euch. Es war so eine moody, theatralische Stimmung irgendwie, fand ich. Wie ging es euch? Ja, mir ging es auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte die Augen dauernd zu, um mich zu konzentrieren, weil es voll ungewohnt ist, in so einer Umgebung so zu spielen. Aber es war lustig auf jeden Fall. Eine neue Erfahrung. Wundervoll. Das Band-Line-Up ist ja eben relativ neu für dich, für euch. Wie, ja. Wie oft habt ihr schon in der Konstellation performt? Also tatsächlich in der wir heute waren, also Enzo, Demian und ich, schon öfter so, auch so die Clubshows, immer dann kurzes Set gespielt mit Enzo, dem Gitarristen, das einfach für die Tracks, wo sie halt, die es halt brauchen, aber so tatsächlich haben wir letzten Sonntag das erste Mal im Supersense mit gesamter Band gespielt und das war auf jeden Fall eine neue Experience, das war mega cool, also hat mega Spaß gemacht, ich werde es auf jeden Fall noch öfter machen in Zukunft, so hin und her switchen ein bisschen, DJ-Set mit Gitarrist, ohne Gitarrist, dann wieder eine Band-Show, alles. Okay, wir haben deine Fans eigentlich auf deinen musikalischen Wechsel von Rap zu Indie reagiert. Gab es da auch Leute, die das vielleicht nicht ganz verstanden haben, was du da jetzt machst? Oder glaube ich schon, auf jeden Fall, ja. Aber mehrere Leute, oder ich weiß nicht, ich kann es so eigentlich, dadurch, dass keine Live-Shows wirklich sind, nicht so wirklich beurteilen, nur durch Social Media und das halt immer so ein bisschen irgendwas. Haters gonna hate. Nein, aber es, ich glaube, sehr gut. Also ich habe vor allem viel deepere DMs und Nachrichten bekommen, als jetzt so bei Trap-Sachen. Da schreiben mir so jetzt so Leute so, ja, ich helfe ihnen so durch eine harte Winterzeit oder sie haben sich gerade von ihrer Freundin getrennt und jetzt hören sie das. Das war jetzt da, also früher so mit so nur Rap-Shit und so Trap-Musik nicht so wirklich viel der Fall. So. Spricht auch andere Leute an. Spricht einfach andere Leute an, ja. Mhm. Und aber es ist gar kein so Genrewechsel jetzt wirklich so, sondern ich habe es einfach mal gemacht. Ich bin jetzt auch im Studio da und wir machen Rap. Wir machen Trap-Songs, wir machen Indie-Songs. Ich mache einfach immer das, worauf ich Bock habe und dann stückeln sich am Ende so Alben zusammen. So. Wir probieren uns. Also es war, ich will damit sagen, ich mache jetzt nicht nur mehr das. Oder ja. Weil das denken ja die Leute oft so. Aber ich finde ja auch, dass dein Indie-Song etwas Rap-artiges hat und dann Rap auch etwas Indie-mäßiges. Also es merkt sich ganz schön. Es ist schon nah. Also wir probieren uns halt einfach aus. Wir machen halt, worauf wir Bock haben. So. Also ja. Ich glaube, durchgehend. So. Vielleicht und verschmilzt das auch immer mehr. Ja. Also und wird eins. Und vielleicht, eine Sache. Vielleicht OMG, wie wird dieses Genre riesiges heißen? Hey, ich habe schon heute mit meiner Freundin drüber geredet. Ja, Indie-Pop. Indie-Pop? Ja, Hip-Hop oder Indie? Indie-Pop. Ja. Indie-Pop, BB Indie-Trap. Okay, Indie-Trap, das ist Trindy, Alter. Pop. Trindy. Ich bleibe jetzt mal bei Trindy. Wir quatschen auch gleich noch weiter. Hier kommt jetzt mal ein Indie-Rock-Banger, ein ganz klassischer. You're saying definitely maybe. Courtney Barnett, Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party. Doch, we care. Wir wollen, dass ihr alle dabei seid bei unserem FM4-Geburtstag. Mhm. Und es gibt natürlich keinen Geburtstag ohne Torte. Und deswegen, Bibiza, haben wir jetzt ein Spiel vorbereitet. Und ich habe auch so einen schönen Jingle. Ich muss ihn auch noch finden. Moment. Here we go. Okay. Rezepte raten oder rappen. Mit Bibiza. Rezepte raten oder okay, das hätte ich auch selber sagen können. Aber es geht um Folgendes. Ich habe jetzt zwei bekannte Tortenrezepte für euch. Und ihr sollt richtig erraten, um welche Tortenart es sich handelt. Ich hoffe, ihr seid Naschkatzen. Und ich hoffe, ihr backt auch gerne. Sonst seid ihr wahrscheinlich lost. Ja, wahrscheinlich. Solltet ihr das Tortenrezept nicht richtig erraten, dann musst du, Bibiza, einen Songtext umwandeln, also ein Rezept umwandeln und rappen. Okay, ja? Wenn du, ich spiele dir das jetzt vor, du kannst jederzeit stoppen, wenn du weißt, um welche Torte es sich handelt. Du darfst dabei aber nur einmal falsch liegen, also du hast genau einen Joker. Are you ready? Mhm. Für diesen Tortenklassiker brauchst du Butter, Staubzucker, Eier, Schokolade, Mehl, Kristallzucker, Vanillezucker, Salz und Backpulver. Für die Glasur Schokolade, Kristallzucker und Wasser. Und zum Bestreichen Marillenmarmelade. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen, Butterschaumel kühlen, yes! Geschmolzene Schokolade. Bravo, okay. Ich hoffe, ich sage das nächste falsch, weil ich will diesen Torten-Freestyle machen. Du willst ihn eh machen, okay. Na, dann stell dich halt jetzt extra dämlich an. Hier kommt das zweite Tortenrezept. Für diese fruchtige Torte brauchst du Margarine, Eier, Mohn, Kristallzucker, Haselnüsse, Backpulver, Staubzucker. Für die Creme Staubzuckertopfen, Zitronensaft und Schale, Vanillezucker echt? Und Schlagobers. Für den Himbeerspiegel Himbeeren, Staubzucker und Gelatine. Für den Teig Margarine und Staubzucker schlagen. Let's go over to the... Nein, natürlich komplett falsch. Shit, Mann. Das war doch... Ganz offensichtlich eine Mohntopfentorte mit Himbeerspiegel. Mein Lieber. Das ist auch für einen langen Namen. Ja. Jeder okay. Endet beim Torten-Freestyle. You gotta rap, du darfst dich noch einen Song lang vorbereiten. Du kriegst jetzt auch gleich das Rezept von uns. Und Rezept. Das Rezept. Wow, hier werden die Namen. Das Rezept, Alter. Ist ein Flow heute. Wahnsinn. Hier kommt OJ. Perfekt. Straight into my hard drive. Give me that wound. Straight into my hard drive, baby. Yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire now, baby? Trading that crypto. Oh, yeah. No. Give me that wound. Give me that. So very soothing, I'm outside my school. My teacher took me to one sign and told me I was high left and cool neoliberal. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money. Nur diesen einen Song Zeit hat Vivica gehabt, das Mohntopfentorte mit Himbeerspiegel-Rezept in einen Rap zu verwandeln, denn wir haben das hier gespielt. Rezepte raten oder rappen. Mit Bibica. Sachertorte hast du gewusst. Stabil, Bruder. Nicht. Respekt. Ja. Respekt. Ich gebe dir jetzt ein Beat und du fängst Respekt. Einfach an. Okay. Rap, das Rap-Zept. Let's go. Okay, bitte helf uns ein bisschen lauter. Geht das? Ja. Okay, egal. Rezept-Text zum Rappen. Ja, Mann, wir sind heute am Backen, nicht am Trappen. Ja. Yeah. Zubereitung, Punkt Nummer 1. Führ den Teig in die Margarine ein. Und Staubzucker dazuschlagen. Und die Dotter einzeln hinzufügen. Nein, heute tun wir Wahrheit sprechen und nie lügen. Yeah. Zweiter Punkt. Eiklar mit Kristallzucker. Steif schlagen und abwechselnd mit Mohn dem Backpulver. Und die Haselnüsse zu der Dottermasse hinzufügen. Na, heute tun wir nicht lügen. Ja, die Masse in meine Butter rein. Eingestrichene und mit Mehl besteuerte Tortenform reimen. Ja, ja, man, das der Shit. Ja. Wir sind high as fuck. Ja, man, das der Shit. Ey. Ja, man, ich chill in der Crib. Ja, man, ich bin da und bin da, wie du bist. Ja, fuck. Ja, yeah, okay. Zweiter Punkt. Bei circa 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backrohr circa 30 Minuten backen. Ja, das heißt, anschließend auskühlen lassen. Ja, man, das so sieht's aus. Ja, so will ich sagen. Nice. Dritter Punkt. Für die Creme den Topfen mit Staubzucker, Zitronensaft, etwas Schale und Vanillezucker. Langsam rühren. Okay. Langsam. Und danach einführen. In das geschlagene Oberst die Gelatine einrühren. Und dann unter die Topfmasse heben. Yeah. Gewünscht kann auch etwas Rum beigefügt werden. So sieht's aus. Vierter Punkt. Masse auf den ausgekühlten Mohnboden verteilen und stocken lassen. Und ein bisschen klopfen lassen. Und ein bisschen die Torte gut schmecken lassen. Du weißt Bescheid. Ja, fünfter Punkt. Für den Himbeerspiegel die Himbeeren passieren. Staubzucker unterrühren. Und ebenfalls Gelatine einführen. So sieht's aus. Auf die Topfmasse gießen und kühl stellen. Ja, man, cool stellen. Das ist der Shit, ja. Ja, man, du weißt, wie es ist, ja. FM4 Freestyle, FM4 Geburtstag. Ja, man, ich zeig dir, wie es ist, ja. Hey. Happy Birthday to you. Ja, Mann, ich bring die Torte, das ist cool, yo. Ja, Mann, ich lauf ins Studio und fühl mich, yo. Ja, Mann, du weißt, was es ist, ja. Ich bin ein guter Bro von Rob Ipang und Enzo Gaia. Slang. Lieb cozy, ja, Mann. Das war der Scheiß, ja. Dafür gibt's einen Stadionapplaus. Nicestes Rap-Zept ever. Krank, Bruder. Perfekt. Ich glaube, jetzt fangen ganz viele Fans von euch zum Backen an. Ich hoffe. You started the trend. Bibica und Crew, vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank. Feiert noch ein bisschen mit uns in der Küche. Perfekt, safe. Macht einen Kuchen. Safe. Oh, das höre ich mir auf jeden Fall gleich an. Und ich kann nur sehen.

didn't warn you. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. I cannot do this, Snowflake! FM4. 16 Uhr, das sind die Schlagzeilen. Putin fordert im Gespräch mit Macron erneut Sicherheitsgarantien. Und die EU und USA kündigen Kooperation im Bereich Energiesicherheit an. Hier ist John Cummins mit den FM4 News. Thanks, Nina. French President Emmanuel Macron has held talks with his Russian counterpart Vladimir Putin in a telephone conference focusing on tensions over Ukraine. The Kremlin says Putin told Macron that the US and NATO had not addressed Russia's security concerns. Earlier, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Moscow did not want war over Ukraine, but warned that it would not allow the West to trample on its interests. Western countries have expressed alarm at a buildup of Russian troops on the Ukrainian border. NPR's Charles Maines has more. In an interview with local media, Foreign Minister Sergei Lavrov insisted Russia was not seeking to incite war with the West and said Moscow was open to further negotiations. Lavrov indicated he saw some merit to several U.S. proposals in this week's formal response to Russian security demands, but said it would be up to President Vladimir Putin to determine Russia's next steps. Moscow has repeatedly denied any plans to attack its neighbor, despite massing tens of thousands of Russian troops along Ukraine's border. The US and the European Union have pledged to cooperate on energy security amid concerns about the possible effects of a Russian invasion of Ukraine on supplies of natural gas to the bloc. In a joint statement, US President Joe Biden and the EU Commission President Ursula von der Leyen said they were working to ensure the sufficient supply of gas from a diverse range of sources to avoid any sudden shocks. The NGO UN Watch has strongly criticized a decision by the United Nations to allow North Korea to chair a disarmament committee focused on nuclear non-proliferation. The BBC's Michael Bristow has more. The presidency of the UN Conference on Disarmament, based in Geneva, is rotated between the organization's 65 member states in alphabetical order. The Democratic People's Republic of Korea, North Korea's official name, will take over from Cuba in May. The rights group UN Watch said it was fundamentally wrong to put Pyongyang in charge while it was still being sanctioned by the UN for its own nuclear weapons programs. It wants countries to refuse to send their ambassadors to meetings during North Korea's four-week tenure. And the Austrian government says it's looking into the possibility of extending the validity of hundreds of thousands of coronavirus vaccine certificates, which are set to expire on February 1st. Changes to the so-called Green Pass mean that a second coronavirus vaccination will now only be valid for a period of 6 months rather than 9 months. The government says it may delay implementing the changes until March 1st to allow people time to get a booster shot. To the weather now, and clouds set to increase tomorrow with longer sunny periods in the south and later also in the west. Some rain and snow showers are expected for areas north of the Alps, especially from the Salzkammergut through to Vienna. Top temperatures tomorrow will range from 0 to 8 degrees. FM 4. Don't you ever let go. Wir feiern Geburtstag. Im Radio. 1, 2, make you wanna... with a player, take you downtown where they treat me like the mayor, take you to the crib where you take it upstairs. What's upstairs? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything catered. Extra flavor, go ahead, sprinkle some truffle on your mashed potatoes. I'm trying to love you. Is you gon' love me back? Y'all only get what you give. Ain't you heard of that? Look here, I don't ask for much. You know what I want, I just want what's there. I bring that fire and desire, baby. All you gotta do is meet me halfway there. I deserve to be with somebody as fly as me. Somebody this fly. And you deserve to be seen with somebody as fly as me. Somebody this fly. Oh, don't let them trick you with the guitar. Okay, now Silk Sonic smooth like a mat. Float like a butterfly on every single track. And the only language that I speak, girl, is back. So once I give this game to you, I can take it back. Hollering at you from a 1977 Monte Carlo. Hard act to follow. It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo. Your walk is vicious. Let's get down to business. You and me together. Woo, that's something different. Acid Rim, Last Snow. Wir feiern den FM4-Geburtstag heute, Nina Hochreiner am Mikrofon. Und ja, eines der wichtigsten Dinge an Geburtstagen, das sind Leute, mit denen man sie verbringt. Und solche Freunde und Freundinnen hat auch FM4 in den letzten 27 Jahren gesammelt, darunter auch Mira Lukovac. Egal ob ruhige und leise Töne, noisige E-Gitarren oder experimentierfreudiger Elektropop, Mira Lukovac fühlt sich musikalisch in vielen Genres zu Hause. FM4 hat die Musikerin und ihre vielen Projekte seit Beginn ihrer Karriere begleitet. Musikredakteurin Michaela Pichler hat sich durch unser Archiv gehört, auf der Suche nach den schönsten Momenten zwischen Mira Lukovac und FM4. Hallo, mein Name ist Mira Lukovac und vielleicht kennen wir uns schon, vielleicht auch noch nicht. Die Chance, dass eine Mira Lukovac irgendwo schon einmal untergekommen ist, ist ziemlich groß. Zum ersten Mal ist FM4 auf sie aufmerksam geworden vor fast 10 Jahren, als die Burgenländerin mit ihrem Projekt Schmieds Puls beim Popfest 2013 auftritt. Und hast du jetzt zurzeit noch andere Projekte laufen oder konzentrierst du dich gerade auf Schmieds Puls? Doch, es ist mir sehr wichtig, dass ich irgendwie an ganz vielen Dingen dranbleibe, weil sonst wird mir fad. Fad wird der Musikerin und Songwriterin in den Jahren darauf bestimmt nicht. Mit ihrem Trio Schmieds Puls veröffentlicht sie 2 Alben, wird als Soundpark-Act auf FM4 gefeiert und 2016 dann auch mit dem FM4 Award ausgezeichnet. Danke FM4, die sorgen immer wieder für sehr viel gute Musik. Weiterhin so mutig sein, Dankeschön. Als Dankeschön beschenkt uns Mira im selben Jahr mit einer FM4 Soundpark-Session. Für die eingeschworenen Schmieds Puls-Fans spielt sie dann auch noch im Freiraum in St. Pölten ein FM4-Überraschungskonzert. Ehrlich jetzt, also das war so beeindruckend, dass ich irgendwie, glaube ich, eine Nacht brauche. Aber das ist definitiv ein unvergessliches Konzert gewesen. Also mega. In Mira Lukovacs Karriere war ein Festival immer wieder besonders wichtig. Beim Popfest in Wien tritt sie im Laufe der Jahre nicht nur in den unterschiedlichsten Konstellationen auf. 2019 begleitet FM4 Mira Lukovac auch als Kuratorin des Festivals, gemeinsam mit Jasmo. Das Zusammenstellen eines Line-Ups hält sie allerdings nicht davon ab, selbst am Popfest zu spielen. Und zwar mit der Indie-Supergroup My Ugly Clementine rund um Musikkollegin Sophie Lindinger. Ein Teil von My Ugly Clementine ist Mira Lukovac, die ich schon sehr, sehr lange bewundert habe für ihre Musikalität, die ich mit Schmieds Puls schon immer verehrt habe. Und es ist mir eine sehr große Ehre, mit ihr zusammenzuspielen. Und ich glaube, sie ist wirklich einer der umtriebigsten Menschen, die ich kenne, also musikalisch. Mira Lukovac ist musikalisch nicht nur umtriebig, sondern vor allem auch facettenreich. Das elektronisch-experimentelle Avant-Pop-Ensemble 5KHD ist da nur ein weiteres Beispiel. Die Single Happy Fucking Life wird 2020 von FM4 zum besten Song des Jahres gekürt. What? Number one der FM4 Jahrescharts. Ich dachte eher nicht, ne? Abseits der Bandprojekte hat sich Mira Lukovac zuletzt vor allem um ihr Solo-Ding gekümmert. Im letzten Jahr erscheint das Album What Else Can Break unter ihrem richtigen Namen. Ganz ohne Pseudonym, dafür aber umso ehrlicher. Es fühlt sich ganz groß an für mich. Und dass da mein Name nochmal draufsteht, macht es mir auch nochmal klarer, wie scheiß persönlich das alles ist. Das Innerste nach außen kehren. Darin ist Mira Lukovac Meisterin. Und deshalb ist die Musikerin heuer auch mit ihrem bisher persönlichsten Projekt als Mira Lukovac für den FM4 Award nominiert. Wir drücken Mira für den FM4 Award beim Amadeus die Daumen und freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere schöne gemeinsame Musikmomente mit Mira und FM4. Yeah. Baby Shambles. Fuck forever. Weitersprechen sollte ich. Wir sammeln ja zu unserem Geburtstag eure FM4-Momente und die Lena hat ihren sogar bei einer gemeinsamen Feier gehabt. Mein persönlicher FM4-Moment war auf jeden Fall die Geburtstagsfeier, die ich mit meiner Freundin Jessie und mit FM4 gemeinsam 2015 zu unserem 20er feiern durfte. Da haben wir das Motto Willkommen im Dschungel und einen Haufen Pflanzen ins heurigen Lokal gestellt und haben eine richtig coole Dschungelparty gehabt. Das ist echt ein Abend, der sicher allen für immer in Erinnerung bleibt. Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir in diesem Jahr Geburtstagspartys für 20-Jährige ausgerichtet haben. Das war sehr lustig und jetzt gibt's für die Lena etwas von einer Lieblingsband von ihr und auch von uns. Hier sind wieder mal Bilderbuch. Game over. aka Twigs, A Measure of a Man. Heute in der Früh haben wir seit langem wieder mal von unserem guten Freund Scheibster gehört. Wir haben ihn heute in der Morningshow angerufen, ganz, ganz früh, damit er uns wie immer in 4 Stunden einen Song bastelt. Yeah, that's right. We woke up Mr. Scheibster. He's gonna produce us a birthday song today. Hey, Mr. Scheibster. Hey, you're there. Mr. Dave. Long Hello, time I'm no here. Here. Exactly. How's life? It's so much harder without you, man. Aww. Really? Yeah. Aww. Come on. But let's Come look on. Forward to what we have going on. Jawohl. Wir kriegen bald ein spezielles Birthday-Lied. Und wir haben eine Frage an dich, lieben Scheibster. Wir haben Hörerinnen und Hörer gefragt über ihre Lieblings-FM4-Momente. Also, was war denn bisher dein persönlicher FM4-Moment? Wahrscheinlich mein Lieblings-FM4-Moment war, wie wir mit Gerda in den Charts waren und ich glaube, das war die dritte Chartwoche Und dann ist man halt so, okay, 15 und ja, jetzt ist sicher bei 13 und dann, okay, Top 10 immer noch nicht. Und am Schluss waren wir dann, glaube ich, auf Platz 3 und das war einfach absolut geil, da so auf Platz 3 zu sein. Ich war da im Auto irgendwo am Berg unterwegs und bin völlig ausgezuckt. Das war ein unglaublich schöner Moment. Super. And we want to share a moment with you right now. We want you to work for us, basically. You got to make us a birthday song, okay? Und das hat er. Wir haben ihm wie immer 3 Audio-Takes zum Thema Geburtstag gegeben, die er in seinen Song einbauen soll. Das waren diese hier. FM 4. Mhm, dann noch das hier. FM 4, alles Gute zum Geburtstag! Alles Liebe, alles Gute. Und dann noch das hier. Wir gehen einen Weg, geht ihn mit uns. Ja? Danke FM4, die sorgen immer wieder für sehr viel gute Musik. Weiterhin so mutig sein. Dankeschön. Na, dann hören wir uns mal an, was der Scheibster daraus gebastelt hat. Hier ist er nun mit einem ganz besonderen FM4-Geburtstagssong. FM4, alles Gute zum Geburtstag! Happy Birthday! Happy Birthday! FM4. Alles Gute. Alles Gute, FM4. Bekomme ich Sekt und Bier und ein Stück vom Kuchen, bitte? Ja, das wäre nett von dir. Es ist so wichtig, dass es dich gibt. Keiner sonst spielt so viel österreichische Musik. Okay, also FM4, lass uns reflektieren. Schön, dass du schon 27 Jahre lang existierst. Vom Wiener Wald bis zum Vorarlberger Ländle empfangen Radioantennen deine Frequenzen. Mit dir kann man gut nachdenken oder tanzen, Spaß haben oder einfach nur die Zeit verschwenden. Denn unterm Strich geht es im Leben um nix. Und habe ich schlechte Laune, höre ich Projekt X. Ich war das erste Mal mit 16 oder 17 zu Gast bei Tribe Wipes, bei Fact und Trishes. Ich war so nervös und hab da leider aus Versehen den Hauptstromsicherungsschalter umgelegt. Aber don't be afraid, Scheibster, kein Problem. Später wurden Tracks vom Gärtner-Album aufgelegt und seitdem laufen in den letzten 2 Jahrzehnten immer wieder Tracks von mir in deiner Rotation. Du hast meinen Humor geprägt und mir viele gute Songs ins Ohr gelegt. Mein Herz pumpt, als wärst du ein Sportgerät. Ich würde Happy Birthday singen, aber die Torte fehlt. Allerliebste Grüße von der Burg mit dem Salz. Die Konfettikanonen sind schon geladen, bald knallt's. Ich besorg mir jetzt noch Hopfen und Malz und der Breziner gibt mir was ab von seinem Schmalz. Alles Gute FM4, bekomm ich Sekt und Bier und ein Stück vom Kuchen bitte. Ja, das wäre nett von dir. Es ist so wichtig, dass es dich gibt. Keiner sonst spielt so viel österreichische Musik. Alles Gute FM4, bekomm ich Sekt und Bier und ein Stück vom Kuchen bitte. Ja, das wäre nett von dir. Es ist so wichtig, dass es dich gibt. Keiner sonst spielt so viel österreichische Musik. Und bitte bleib so wie du bist. Ich mag die ersten grauen Haare und die Falten im Gesicht. Und glaub nicht, dass du dich für die Jugend attraktiver machst, wenn du jünger sein willst und dich liften lässt. Lass dich bitte nicht verbiegen. Popkultur basiert nicht auf Marktanalysen. Mit mehr Online-Content finden die Jüngeren zu dir und alle verlieben sich in FM4. Alles Gute FM4, bekomm ich Sekt und Bier und ein Stück vom Kuchen bitte. Ja, das wäre nett von dir. Es ist so wichtig, dass es dich gibt. Keiner sonst spielt so viel österreichische Musik. Alles Gute FM4, bekomm ich Sekt und Bier und ein Stück vom Kuchen bitte. Ja, das wäre nett von dir. Es ist so wichtig, dass es dich gibt. Keiner sonst spielt so viel österreichische Musik.

Zu Hause. Kika holt die Black Week nach. Und damit wird der Jahresbeginn richtig günstig. Jetzt 35% Rabatt auf viele Möbel. Plus 20% Mehrwertsteuer geschenkt. Entspricht einem Nachlass von 16,67%. Schnell die besten Schnäppchen sichern. Gültig von der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung. Ausnahmen auf kika.at. Der ORF ermöglicht folgenden Hinweis kostenlos. Kajo ohne Na. Kaberg ohne Star. Kagigel ohne Gorgel. Kawiegel ohne Wurgel. Ka anders ohne gleich. Ka Öster ohne Eich. Du und ich ist Österreich. Lasst uns reden. Ihre Spende für mehr Dialog und Zusammenhalt auf lasstunsreden.at. Eine Initiative von Rotem Kreuz, Gesundheitskasse, Ärztekammer und ORF. FM4 feiert Geburtstag. My time again, I've soaking up the moon, can't sleep. It's 5 a.m. my time again, I'm calling and you know it's me. I'm pushing myself further, I'm just trying to feel my heartbeat beat. I wrap my hands around your neck, you love it when I always squeeze. It's 5 a.m. I'm high again, and you can see that I'm in pain. I've fallen into emptiness, I want you cause we're both insane. I'm staring into the abyss, I'm looking at myself again. I'm dozing off to REM, I'm trying not to lose my faith. Weekend Gasoline. Tja, was darf bei einem Geburtstag auf keinen Fall fehlen? Essen und Trinken natürlich. Dazu haben wir uns heute ganz exklusiv unsere beliebten Barbecue-Profis Anatole und Rick aus Cheyenne, Wyoming, USA eingeladen. die schon den ganzen Tag die besten und freshesten Party-Snacks auf ihren Edelstahl-Smokern zubereiten. Für uns gemacht haben sie heute schon ein Sektfrühstück mit selbstgemachtem Sekt und eine Jurat Home Baby Unlimited David Deckler Boom Deluxe Energy Drink. Also eher flüssig ist das Ganze bis jetzt eigentlich gelaufen. Aber jetzt kommt endlich das Wichtigste, die Torte. Nur, wie bereiten unsere Grillmeister diese zu? Meet and Grill. Mit den Barbecue-Champions Anatole and Rick aus US and A. You gotta keep them separated. Hey, Anatole, happy birthday to FM4. Happy birthday, Rick. Hey, come on. Yeah. Party people of FM4, wir kochen für euch heute the party Rezepte. Geburtstagsparty Rezepte for the party for the whole day that you can stay true and stay online and stay tuned. Cut my life into pieces. This is my last resort. And now we have this really big main grill here in the FM4 kitchen. And now we are going to the main act of birthday food. Ich werde jetzt eine FM4 Geburtstagstorte kochen. Ja, the FM4 birthday cake. Yeah. So, weißt du, frag mich Anatole, wie ich die FM4 Geburtstagstorte koche. Wie machst du die FM4 Geburtstagstorte? Kirchen. Kirchen. Crash Rest. Ja, Explanation Assassination. Ja, Hydrotronic Direction for your personal fusion process. Assassination. Ich gehe in den Supermarkt hinein. Ja. Ich kaufe die Geburtstagstorte im Supermarkt, eine Torte. Achso, du kaufst irgendeine einfache Torte im Supermarkt. Ja. Und dann nehme ich sie mit hier in the kitchen to my really, really big barbecue steaming oven. Ich mache es an, endlich. Und dann stelle ich drauf einen Topf voll mit Wasser. Aha. Und putte Torte hinein in das Wasser, das kocht, ins kochende Wasser und koche die Geburtstagstorte da drinnen. Burn, motherfucker. And you have to taste it now. Give it to me. How do you like it? I like it. You would recommend it? Yes. Put the Kerze hinein and happy birthday. Yeah. See you later. So. Yo, yo. Meet and Grill mit den internationalen Grill-Champions Anatole and Rick. No. listen. Nothing thinks it's more roses. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest. Go all slow. Go all slow. Go all slow. Go all slow. Go all slow. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Harder, better, faster, stronger. Das Work ist das it Motto. Harder, make it better. Ab 17 Uhr, weil da übernimmt nämlich der taffe Christoph Seppin den Partyvorsitz. Nein, es wird softer, slower, quieter. Lamer. Lamer, fader. Man darf gut, nie irgendwas versprechen. Sagst, warte, ich spiel mal Musik. Ich fühle mich gerade so wie eine Person, die spät zu einer Party kommt und alle haben schon ihre Klicken gefunden und alle haben sich schon in die Räume gefunden. Und ich muss jetzt, wer meine Freundinnen und so überhaupt erst sind, rausfinden. Das stimmt, du bist jetzt gerade noch der Außenseiter, also seid lieb zum armen Christoph. Komplett, ich bin total emotional soft. Eigentlich warst du gar nicht eingeladen, wir haben dich halt noch aus Höflichkeit. Ja, so fühlt sich nämlich an. Ich hoffe, wenn die Leute aus der FM4-Community mit mir abhängen wollen und meine Freundinnen und Freunde sein wollen. Ab 17 Uhr geht's weiter mit Christoph Seppin. Er hat auch Gäste verifiziert und toxische Pommes werden bei ihm sein. Chili, kommen die Leute vorbei. Ja, weil sie müssen. Ach. Viel Spaß noch am Feiern. Nina Hochreiner wünscht Feliz Cumpleaños. Und hier sind die DJs, a.k.a. Foo Fighters. You should be dancing! FM4. Es ist 17 Uhr, hier sind die Schlagzeilen.